Hello and another beautiful day has arrived. Hallo, ein neuer schöner Tag hat begonnen. So here's what Paul continues to say. Paulus fährt fort und sagt, he says in verse 13, so then if you speak in tongues, pray for the interpretation to be able to unfold the meaning of what you're saying. In Vers 13, wenn du also in Sprachen redest, dann bete um die Auslegung, damit du die Bedeutung dessen, was du sagst, enthüllen kannst. So look, Paul is not even saying you're not supposed to pray in tongues in church. Paulus sagt nicht mal, dass du in der Gemeinde nicht in Sprachen beten sollst. But here is what he's saying. Sondern er sagt im Grunde, he's basically saying, look, you can pray in tongues, just make sure it's for everybody, not just for yourself. Du kannst in der Gemeinde in Sprachen beten, aber achte darauf, dass es allen dient und nicht nur dir selbst. Because the moment you actually pray for the interpretation, that means now I care for the others. Denn in dem Moment, wo ich um die Auslegung bete, geht es mir um die anderen. And then he says this very famous and well-known verse in verse 14. Dann sagt in Vers 14 einen sehr bekannten Satz. For if I'm praying in a tongue, my spirit is engaged in prayer, but I have no clear understanding of what is being said. Denn wenn ich in einer Sprache bete, ist mein Geist mit Beten beschäftigt, aber ich verstehe nicht, was gesagt wird. So you can pray in tongues, your spirit is engaged, but with your mind, you don't even have to be engaged. Du kannst also in Sprachen beten und dein Geist ist dabei involviert, aber dein Verstand muss nicht beteiligt sein. Do you know, it's very, very interesting. I've read a scientific or I've seen a scientific study. Ich habe eine sehr interessante wissenschaftliche Studie gesehen. There was this man, he measured the brain waves. Bei der ein Mann die Gehirnströme gemessen hat. I'm not even sure if this was a Christian scientist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein christlicher Wissenschaftler war. But the man actually proved exactly what Paul says in 1 Corinthians 14 verse 14. Aber der Mann bewies genau das, was Paulus in 1. Korinther 14 Vers 14 sagt. He put the people on the monitor and measured the brain waves and then asked them to pray. Er schloss die Leute an einen Monitor an, maß die Gehirnströme und bat sie dann zu beten. When they began to pray, the part of the brain that's responsible for speaking became to be active. Als sie anfingen zu beten, wurde der Teil des Gehirns, der für die Sprache zuständig ist, aktiv. And then he asked the people to pray in tongues. Dann bat er die Personen, in Sprachen zu beten. And as he monitored their brain, that part that's responsible for speaking was inactive. Und während er weiter ihre Gehirnströme beobachtete, war diesmal der für die Sprache zuständige Teil des Gehirns inaktiv. You see, if you're speaking, you have an understanding what's being said, so that part is active. Du siehst also, während du normal redest und verstehst, was du sagst, ist dieser Teil des Gehirns aktiv. So Paul is saying, look, when you speak, even though the words come out of your mouth through your tongue, Paulus sagt also, obwohl die Worte aus deinem Munde herauskommen durch deine Sprachenrede, it's the spirit expressing himself, not you. Drückt sich der Geist durch dich aus und nicht du. So if you understand that, we can literally pray in tongues while we do many other things. Wenn wir das also verstehen, können wir buchstäblich in Sprachen beten, während wir viele andere Sachen tun. Think about how much time throughout a day we use just empty wasted time. Überleg mal, wie viel Zeit wir den Tag über inhaltslos verschwenden. You can use that time to speak in tongues and edify your own spirit. Du kannst die Zeit nutzen, um in Sprachen zu beten und deinen eigenen Geist zu erbauen. While you take a shower, you can pray in tongues. Während dem Duschen kannst du in Sprachen beten. While you cook, you can pray in tongues. Während du kochst, kannst du in Sprachen beten. While you drive down the road, you can pray in tongues. Während du Auto fährst, kannst du in Sprachen beten. You need no understanding of what's going on. Just trust the Spirit of God to express himself. Du brauchst nicht zu verstehen, was dabei vor sich geht. Vertraue einfach dem Heiligen Geist, dass er sich ausdrückt. Then he comes to this conclusion in verse 15. Dann kommt er in Vers 15 zu dieser Schlussfolgerung. So here is what I've concluded. Ich bin also zu folgendem Schluss gekommen. I will pray in the spirit, but I will also pray with my mind engaged. Ich will mit meinem Geist beten, aber ich will auch beten, wenn mein Verstand involviert ist. So there again he's saying that the mind is disengaged when you pray in the spirit. Or in tongues. Hier sagt er erneut, dass der Verstand unbeteiligt ist, wenn wir in Sprachen beten. I will sing rapturous praises in the spirit, but I will also sing with my mind engaged. Ich will mit meinem Geist schwärmerisch Lob singen, aber ich will auch singen, wenn mein Verstand beteiligt ist. I do personally not like it. Ich persönlich mag es nicht, when I go to meetings where Christians meet together, wenn ich zu Veranstaltungen gehe, in denen Christen zusammenkommen, and when I Many times I watched them just sing songs to Jesus and praise God. Und oft habe ich sie beobachtet, wie sie Jesus Lieder singen und Gott preisen. And I many times think about this scripture here. Und dann denke ich oft an diese Bibelstelle hier. Because Paul makes a difference if you praise in the spirit or if you pray with your mind engaged. Denn Paulus macht eine klare Unterscheidung, ob du im Geist betest oder ob dein Verstand beteiligt ist. So basically what he's saying, if you sing songs with words, as you understand, that's when your mind is engaged. Er sagt im Grunde, wenn du Lieder singst mit Worten, die du verstehst, dann ist dein Verstand beteiligt. So what bothers me in many meetings where God is praised? Also, was stört mich in vielen Veranstaltungen, in denen Gott gelobt wird? People sing words that everybody can understand and their minds are not even engaged. Die Leute singen Worte, die jeder verstehen kann, aber ihr Verstand ist gar nicht involviert. How do we know? Woher weiß ich das? They sing songs that they neither agree with nor do they live. And their hands are raised up and they act like they're completely lost in praise to God. Sie singen Lieder, mit denen sie nicht übereinstimmen und nach denen sie nicht leben, aber ihre Hände sind erhoben und sie verhalten sich so, als wären sie völlig vertieft im Lobpreis. And I've seen this over and over again. Das habe ich immer wieder gesehen. He gives and takes away. Du gibst und du nimmst weg. Pray, blessed be his name. Gelobt sei dein Name. And they are raising their hands and their eyes closed. Sie heben ihre Hände und ihre Augen sind geschlossen. And then the next day when they lose something, they don't say anymore, oh God, you be blessed, you've taken this away from me. Und am nächsten Tag, wenn sie etwas verlieren, dann sagen sie nicht mehr, oh Gott, gelobt seist du, du hast mir das genommen. But they complain and they whine and they cry. Sondern sie beschweren sich, jammern und weinen. Or another one, it's called the heart of worship. Oder ein anderes Lied, es heißt Herz der Anbetung. You know, they sing that I'm sorry, Lord, for what I've done, and they have their eyes closed and they are completely lost in God. Sie singen, Herr, es tut mir leid, was ich getan habe, und sie haben ihre Augen geschlossen und sind total versunken in Gott. At least it looks like they're lost in God. Zumindest sieht es so aus, als seien sie in Gott versunken. And I think if I would say sorry like this to Debbie, she would not take me serious. Ich denke, wenn ich so zu Debbie, es tut mir leid, sagen würde, würde sie mich nicht ernst nehmen. How can I say to Debbie, I'm sorry for what I've done to you, with a smile on my face and all happy? Wie kann ich mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu Debbie sagen, dass es mir leid tut, was ich getan habe, und dabei glücklich sein? Once I've said sorry, why do I have to say it every Sunday? Und wenn ich einmal, es tut mir leid, gesagt habe, warum muss ich es dann jeden Sonntag tun? Debbie would say to me, either stop doing what you're doing or stop saying you're sorry. Debbie würde sagen, hör entweder auf, das zu tun, was du tust, oder hör auf zu sagen, dass es dir leid tut. So you see what we're doing? Siehst du, was wir machen? When we sing songs that we can understand, our minds are supposed to be totally engaged. Wenn wir Lieder singen, die wir verstehen, dann soll unser Verstand völlig daran beteiligt sein. This is why there are so many songs in meetings that I refuse to sing, because I cannot sing them honestly with my mind engaged. Deshalb gibt es in Versammlungen so viele Lieder, die ich nicht mitsinge, denn von meinem Verstand her kann ich sie nicht aufrichtig singen. Now, what I do when the songs that I don't agree with, wenn diese Lieder kommen, mit denen ich nicht übereinstimme, I still keep singing, but I just sing in the spirit. Dann singe ich trotzdem weiter, aber ich singe im Geist. Or I change the words. Oder ich verändere die Wörter. I've changed a lot of songs, trust me. Ich habe viele Lieder abgeändert, glaub mir. Without anybody knowing that. Ohne dass jemand es wusste. I will see you tomorrow. Bis morgen.